Sauerlautlos auf dem Häuserdach. Häuserdach, kommst du ins Visier, wirst du von mir umgebracht. Ich linke Tarnung und keiner schon Verdacht. Ein roter Punkt auf deiner Stirn, bevor dein Kopf platzt. Die Kugel bohrt sich tief in dein Hirn. Alle sind geschockt, als sie sehen, was hier passiert. Deine Kinder, deine Frau werden dich nie wiedersehen. Das bin ich nicht, dieser Fehler im System. Die Oberschicht, sie scheißt drauf, wie's dir geht. Nur mit Waffengewalt werden sie es dann verstehen. Selbst wenn du mich mit Unterneiden willst, ich finde einen Weg, deine heile Welt zu stören. Verschlossen ist die Tür, die mir einen Ausweg bietet. Also lasse ich geschehen, was das Schicksal mir auflegt. It is so easy killing people with my rifle. I'm the goddamn neighborhood sniper. It is so easy killing people with my rifle. I'm the goddamn neighborhood sniper. My scope does me more than I know. Laying low, sure shot, leave you fucking dead. Me more than I know, laying low, sure shot, leave you fucking dead.